Ehe ich diesen rührenden Brief beantworten konnte, wurde ich schwer krank. Einige amerikanische Zeitungen meldeten sogar mein Ableben mit vollständiger Todesanzeige und redaktionellen Seufzern der Erleichterung. Aber wie sich herausstellte, war das denn doch etwas zu verfrüht. Paris, 3. September 1938. Liebster Joey, mein geliebtes Frankreich hat Wunder an mir gewirkt. Als ich die Staaten verließ, musste ich aufs Schiff getragen werden und auch wieder herunter, als ich in Bologna ankam. Ein rheumatisches Knie. 4 Monate Qualen und der amerikanische Arzt hatte gesagt, 18 Monate und Krücken. Und als der französische Arzt sich die Geschichte besah, lächelt er und sagte, in 2 Wochen werden Sie wieder tanzen können. Und wahrhaftig, 12 Radium-Schlammpackungen in 12 Tagen haben mich vollständig geheilt. Dies ist ein Zeitalter der Wunder. Ich sitze wieder an meinem Schreibtisch. Die Ärzte scheinen mich endlich geheilt zu haben, indem sie mir ungefähr alle 2 Wochen in die Sitzfläche starren mit einer riesigen subkutanen Spritze. So bin ich also noch nicht tot, obwohl es reine Pedanterie ist, mich noch am Leben zu erhalten. Denn ich bin 82 und sehe auch so aus. Aber wahrscheinlich wird dieser Kerl, der Hitler, uns alle umbringen, wenn es die Ärzte nicht tun. Liebster Joey, warum redest du immer von deinem Alter? Du versäumst ja die Glorie des Sonnenuntergangs und den göttlichen Humor des Bereitseins. Von einem Bekannten hörte ich von dem gewaltigen Erfolg deines Pygmalion-Films. Joey, du musst ja jetzt so viel Geld verdienen, dass du gar nicht mehr weißt, was du damit anfangen sollst. Ich möchte wissen, ob du dich noch erinnerst, wie viel Mühe und Arbeit ich mit Pygmalion hatte. Sicher hast du alles vergessen, sonst hättest du mir doch bestimmt ein Weihnachtspaket geschickt. Und du hast in der ganzen Welt verbreitet, ich wäre unmöglich am Theater. Das hat mir sehr geschadet. Nur wegen des einen Males, wo ich es wirklich nicht mehr aushalten konnte und mit dem Fuß aufstampfte und schrie, wenn Mr. Shaw das Theater nicht verlässt, dann gehe ich. Weißt du das noch, Joey? Ob du es weißt oder nicht, wahr ist es doch. Wenn ich nur Zeit hätte, deine Memoiren für dich zu schreiben, ich würde dich zur berühmtesten Frau in Europa und Amerika machen. Ich habe kein Geld und im nächsten Monat muss ich riesige Summen an Steuern zahlen. Der Film Pygmalion hat mir noch keinen Penny eingebracht. Man sagte mir, ich soll dich hier herüberholen, aber ich würde lieber den Teufel herholen. Du würdest zu viele Erinnerungen zurückbringen und alte Wunden wieder aufreißen. Wenn du nur einmal ein auf Wahrheit beruhendes Buch schreiben könntest mit dem Titel »Warum, obwohl ich eine wundervolle Schauspielerin war, kein Theaterdirektor oder Autor mich zum 2. Male engagierte, wenn er nicht unbedingt musste?« »Das ist ja ungeheuerlich. 6 Engagements bei Alexander, 9 Engagements bei Forbes Robertson, 4 bei Gérald du Maurier, 4 bei Beerbohm Tree, aber... Was hat das für einen Zweck, dir deinen halsstarrigen Unsinn ausreden zu wollen, du geliebter Lügner? Was wird aus unseren Briefen werden, wenn wirklich Krieg kommt? Das möchte ich wissen. Vorläufig habe ich sie in einer großen Hutschachtel unter mein Bett gestellt. Endlich habe ich dich da, wo ich dich immer haben wollte. Ich wohne hier in einem kleinen Zimmer mit einem Kaminfeuer und einem herrlichen Blick auf die Tuilerien. Und mit der Pariser Sonne den ganzen Tag über. Ich höre, du hast schon wieder ein neues Stück geschrieben. Joey, in deinem Alter. Ja, mein neues Stück Genf ist scheußlich. Der höflichste Kritiker vergleicht mich mit einem würdevollen Affen, der mit Kokosnüssen nach dem Publikum wirft. Ich sollte aufhören, den Unliebenswürdigen zu spielen. Aber ich muss Stücke wie Genf schreiben. Ich möchte das nicht, aber es geht nicht anders. Der Krieg steht vor der Tür. Joey war der gescheiteste Einfall, den du je hattest. Bei weitem, bei weitem, bei weitem. hätte den Namen Joey erfunden? Nein, deine geschriebenen Worte gaben mir den ein. Wenn die gelogen waren, dann ist Joey ein Betrüger. Joey, höre, ich werde deine Zeit nicht mehr mit meinen lächerlichen Briefen in Anspruch nehmen. Wir werden uns im Himmel wiedersehen. Du wirst dich verbeugen, ich werde einen Knicks machen und die Engel werden zueinander sagen, die griffen nicht nach Lust, die Geisterwelt zu trüben. Leb wohl, Stella.